Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom! Junge, heute reden wir über die beliebteste rosa Kugel der Welt und zwar über Kirby. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir King Didi eingeladen. Hey Didi, wie geht's dir? Nicht so gut, gerade gefressen worden. Nein, es ist wie immer der Markus. Hey Markus! Hallo! Hast du Kirby-Spiele gespielt in deinem Leben? Ja, angefangen mit Kirby's Dream Land auf dem Game Boy. Oh ja, ich auch. Wer Kirby nicht kennen sollte, Kirby ist eine sehr beliebte Jump-and-Run-Videospielreihe von Nintendo. Ist eine der absolut beliebtesten Figuren der Welt, finde ich, oder? Was sagst du? Ja, nur für mich war es eher ein Eat-and-Run. Ja, schon. Angefangen hat das Ganze chronologisch mit 1992 für den Game Boy, das erschien, der Kirby's Dream Land. Das habe ich damals auch gespielt. Das war eins meiner ersten Game Boy Games. Ich habe es geliebt. Ah, das war super. Diese kleine rosa Kugel, mit der man alles fressen konnte. Ja, auf dem Sticker war sie rosa, aber im Spiel selber war sie ja weiß. Weil man konnte ja noch keine Farben darstellen. Außer grün und schwarz. Ich hab's damals echt geliebt. Also, Kirby ist halt, wie gesagt, ist ein Jump-and-Run-Abenteuer, mit dem er halt mit einer kleinen rosa Kugel durch die Gegend rennt, die Gegner einsaugt, und zwar mit dem tollen Geräusch, und dann sie entweder wieder ausspuckt als Stern und sie damit auf Gegner feuern kann, oder in späteren Teilen kann man dann die Fähigkeit der einzelnen Gegner übernehmen, wie zum Aber Beispiel. Aber immer nur von bestimmten Gegnern. Nur von bestimmten Gegnern, richtig. Man kann auch nur bestimmte Gegner einsaugen. Wie gesagt, ich habe damals mit Kirby's Dream Land angefangen. Hast du es durch, Kirby's Dream Land, damals? Boah, ich glaube, Dream Land hatte ich noch durchgespielt. Damals hatte man nicht so viele Spiele. Ja, ich habe Kirby's Dream Land auch durchgespielt. Man musste es durchspielen, es hatte nämlich keine Batterie drin. Das heißt, man konnte nicht speichern. Weil Gameboy-Spiele brauchten damals eine Batterie. So eine Art, was war das für eine Batterie? Eine Urbatterie, glaube ich, ne? Oh Gott, waren es beim Game Boy nicht schon die AAA? Nee, in den Game Boy Cartridges, in den kleinen Cartridges waren so eine kleine. In den Cartridges waren es Urbatterien. Da war so eine Urbatterie drin und da hast du dann speichern können. Das hatte nicht jedes Spiel, sondern Kirby's Dream Land war halt eins der Games, die das nicht hatte. Ich hab's geliebt, ich hab's damals als Kind rauf und runter gespielt, mehrfach, tausendfach durchgespielt an einem Nachmittag. Und und ich fand es halt richtig gut. Das hat sich auch 5,1 Millionen Mal verkauft. Das war also ein riesengroßer Erfolg damals. Ach ja, das war super. König Didi hieß übrigens damals noch nicht König Didi. Bei uns. Echt noch nicht? Nee, er hieß auf Deutsch damals König Nickerchen. König Nickerchen? Ja. Boah. Das war so ein, was war das? Ein Pinguin, glaube ich. Pinguin. In einem Wrestling-Outfit mit einem Hammer. Das war der Endgegner. Eine der coolsten Gegner. Ja, das stimmt. Das war der Endgegner damals im Game. Vorher hat man noch gegen einen Baum gekämpft, gegen eine Blitzwolke. Das war der schwierigste Gegner von allem. Wenn es sich vollgeschossen hat, das weiß ich auch noch. Ich hab's gehasst, diesen Blitzwolke. Ja, das war der Kampf, wo ich Ewigkeiten gebraucht habe als Kind damals. Wie gesagt, Kirby's Dream Land, fantastisches Game. Die Games kriegt man heute relativ schwer, weil das sind alte Game Boy Cartridges. Würde ich mal schätzen. Ich weiß nicht, ob man den Kirby Stream Land noch irgendwo herkriegen könnte. Vielleicht. Die Frage ist, ob man überhaupt noch einen funktionsfähigen Game Boy zu Hause hat. Ja, zu Hause nicht, aber die gibt es immer noch. Die kann man noch kaufen. Das Schöne ist, es gibt auch Leute, die Game Boys heutzutage modden. Das heißt, du kannst einen gemoddeten Game Boy kaufen, der Licht drin hat. Das heißt, du früher. Ich habe meinen alten Gameboy damals gefunden gehabt. Der übrigens auf 4 AA-Batterien lief. Und hab nochmal den gestartet und hab mir gedacht, wie zur Hölle konnte ich auf diesem Ding spielen stundenlang? Sehr wirklich. Ich sehe überhaupt nichts hier. Katastrophe. Das ist ekelhaft. Hast du weitere Kirby-Spiele gespielt, außerdem? Ich habe einige gespielt. Also Kirby's Dream Land auf jeden Fall. Da gab es ja, glaube ich, 3 Stück. Zumindest habe ich 3 gespielt. Soweit ich weiß, ja, richtig. Hast du Kirby's Adventure gespielt? Dann gab es Adventure. Hast du es gespielt? Das ist eins der letzten NES-Spiele gewesen damals. Ja, aber tatsächlich nie selbst besessen, nur gespielt. Ausgeliehen aus der Videothek vermutlich. Richtig. Also du hast ein NES gehabt, also ein Nintendo. Also den konnte man leihen. Ah, okay, cool. Ich hab ja immer Konsole plus Spiel geliehen und dann über ein Wochenende gezockt. Das ist cool. Ja, das haben wir nie gemacht irgendwie. Ich hab damals ein Super Nintendo gehabt und damals diesen coolen Adapter, wo du die Gameboy-Spiele reinpacken konntest und auf dem Fernseher spielen konntest. Ja, so fancy war ich damals. Ich fand's cool, dass es sowas wie diese Videotheken gab, weil so konntest du halt auch Dinge spielen, ohne dir die Konsolen zu kaufen, und ich hätte nicht Kirby Adventures verpassen wollen. Stimmt, weil dort gab es ja, glaube ich, zum ersten Mal Minigames. Richtig, da gab es zum ersten Mal Minispiele, da gab es auch zum ersten Mal die Fähigkeit, dass Kirby die Fähigkeiten von anderen Gegnern übernehmen konnte. Wenn man Kirby's Adventure nochmal spielen möchte, gibt es noch auf der Virtual Console auf der Wii. Die Frage ist, wie lange die Wii-Shops noch offen sind. Ich weiß nur nicht, man kann sich also nochmal angucken. Am 17. November 2011 gab es übrigens eine überarbeitete 3D-Fassung im Rahmen der 3D-Klassik-Reihe im eShop des 3DS. Das heißt, man könnte sich das aber auf dem 3DS holen. Kirby's Dream Land 2, da habe ich noch sehr schöne Erinnerungen dran an das Spiel. Hast du das auch gespielt? Kirby's Dream Land 2, Das war das, wo du auf den Tieren reiten konntest, wie zum Beispiel dem Hamster. Tatsächlich leider nicht. Oh, das fand ich so gut. Da habe ich, ich weiß noch genau, da standen meine Eltern und ich damals, und mein Vater und ich damals in irgendeinem Multimedia-Geschäft. Und da, kennst du noch diese Game-Stationen? Wo sie so ein Gameboy aufgebaut haben oder an so einer Stange oder so ein Super Nintendo. Ja, die gibt's so heutzutage auch immer noch. Ja, ja, aber nicht mehr so krass wie damals. Und dann diesen riesengroßen Glaskasten mit diesen ganzen Games dahinter. Und da habe ich damals Kirby's Dream Land 2 gesehen und habe, ich glaube, das war irgendwie zum Schulwechsel, weil da hatte ich, da war ein Jahr in der Schule, war da vorbei, 95. Und da habe ich Kirby's Dream Land 2 geschenkt bekommen damals, das weiß ich noch, das war schön. Und dann habe ich das, habe mich tierisch drauf gefreut, habe die Verpackung, diese coole kleine Verpackung in der Hand gehabt, die Rückseite oder gelesen auf dem. Das war noch zu der Zeit, wo du das Handbuch noch unterwegs auf dem Heimweg lesen konntest. Da, wo man das noch gemacht hatte. Ja. Da habe ich dann das Handbuch gelesen, habe mich tierisch gefreut und habe dann die ganze Zeit über Kirby's Dream Land 2 gespielt. Das habe ich nie durchgespielt, tatsächlich. Da stand in diesen Handbüchern nie wirklich was Relevantes drin. Ja, irgendwie nicht. Erstens. Steuerung. Ja, ja, auf 30 verschiedenen Sprachen vor allem. Und dann halt Steuerung und so ein bisschen Text, was passiert, aber sonst eigentlich nicht viel. Ja, ein bisschen Fluff-Text, aber das war's dann auch schon. Ja, es war absolut aber großartig. Es war super. Für die Reihe größte Neuerung ist in diesem Fall, dass es befreundete Figuren gibt, die sowohl aktiv in das Spielgeschehen eingreifen, als auch vom Spieler steuerbar sind. Es handelt sich um Rick, den Hamster. Den habe ich geliebt. Ich liebe diesen Hamster, weil er so klein und süß ist und so niedlich. Kuh, die Eule und Knie, den Fisch. Oder Kine, den Fisch. Kirby kann sich mit einem von ihnen zusammentun. Ein späterer Wechsel ist möglich. Jeder der Freunde verfügt über spezielle Eigenschaften. Rick ist besonders gut auf dem Festland unterwegs. Kuh lässt sich präzise durch die Luft steuern und kommt auch gegen starke Winde an. Während Kine ein exzellenter Schwimmer ist und gegen Strömungen schwimmen kann. Eine weitere Besonderheit ist, dass sich die Funktionsweise der speziellen Fähigkeiten jener Freund verändert. Während zum Beispiel Kirby allein durch die Fähigkeit Elektro einen funkensprühenden Schutzschild auf geringe Distanz um sich herum bildet, schießt er, während er von der Eule Core getragen wird, einen weiterreichenden Elektrostrahl nach unten ab, wodurch Luftangriffe sozusagen möglich werden. In dieser Hinsicht ist Kirby's Dream Land 2 in der Anzahl der Spezialfähigkeiten Kirby's Adventure ebenbürtig. Mit 2,3 Millionen verkauften Exemplaren hatte dieses Spiel den zweitgrößten Verkaufserfolg der Spieleserie. Absolut großartig. Also ich hab's wirklich geliebt ohne Ende. Ach ja, die gute alte Gameboy-Zeit, wo man die Batterien leer gespielt hat oder wo von den Eltern nachts das Ding geklaut wurde und die Batterien leer gespielt wurden. Oder man dann einfach aus irgendwelchen anderen Geräten, ja, die nicht gehört haben, die Batterien rausgeklaut hat. Irgendwelchen Fernbedienungen und sonst hat sich Batterien zusammengeklaut, weil die gerade leer waren. Wir hatten so ein Batterieladegerät, wo du die laden konntest, dass du eigentlich nicht hättest machen sollen. Diese Billigbatterien hättest du niemals laden dürfen eigentlich. Ich habe irgendwann tatsächlich so ein Ladegerät gekriegt mit ladbaren Batterien. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil es zu Hause allen gereicht hat, dass immer wieder die Batterien leer waren. Weil ich habe die einfach leer wieder zurück. Ja, ja, ich auch. So haben wir das gemacht früher. Ach ja, die gute alte Zeit. Dann gab es Kirby's Fun Park. Davon höre ich zum ersten Mal. Das gab es für das Super Nintendo damals. Das habe ich nie gespielt. Sagt das dir was? Kirby's Fun Park. Also der Name sagt mir was. Das habe ich bei einem Kumpel mal gesehen. Ah, ich jetzt wo ich die Cartridge sehe, kenne ich's. Das ist in einem, ich glaube, das ist auf der Switch drauf in dem Super Nintendo Ding. Ich glaube, das habe ich mir mal angeguckt. Das sind, glaube ich, acht Games in einem, so ein Minispiel Ding ist das gewesen. Ja, stimmt. Es gibt verschiedene Kirby-Spiele für die Nintendo Switch, wenn man dieses Switch-Online-Ding aktiviert oder sich dieses Switch-Online-Ding holt, kann man sich Nintendo-Spiele und Super-Nintendo-Spiele, Emulatoren runterladen und dann auch die Spiele spielen. Da gibt es ein paar Kirby-Games, die man sich da auf jeden Fall angucken kann. Schauen sollte. Oder auch angucken sollte, richtig. Das ist sehr, sehr, sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. So kann man sich zum Beispiel auch Kirby's Fun Park angucken. Oder soweit ich sogar weiß, Kirby's Dream Land 3, weil das erschien nämlich 1997. Das erschien auch für das Super Nintendo. Habe ich leider auch nie gespielt. Du? Super Nintendo, nein. Tatsächlich nicht. Du hast auch kein Super Nintendo besessen damals, oder? Nein, kein Super Nintendo, kein N64. Das hatte ich auch nicht, aber ich hatte ein Super Nintendo damals. Aber leider hat kein 64, keine NES-Konsole. Super Nintendo war meine einzige Konsole, die ich damals ewig hatte. Also wirklich ewig von Nintendo-Sachen her. Ich fand an sich Kirby, was ich noch von Kirby hatte, war vom Super Nintendo her, was jetzt hier glaube ich nicht aufgeführt ist, war Kirby's Ghost Trap. Eine Art Dr. Mario. Das war super. Ich habe nämlich das gestartet, das Kirby's Ghost Trap. Das war saugeil, das habe ich gern gespielt. Und dann gab es doch, ich hatte Kirby Golf. Golf, das war geil. Ja, wo du den kleinen Kirby über so kleine Parcours geschossen hast. Immer so, wenn du ausgeholt hast. War ich super. Klasse. Hab ich das gespielt als Kind wie bescheuert. War richtig schön. Fürs N64, ich habe leider nie ein N64 besessen. Da habe ich auch einige an sehr, sehr guten Games verpasst. The Crystal Shards. Hast du das gespielt? Oder hast du auch kein. Du hast ja auch keins besessen, nee, aber hast du vielleicht gespielt? Ich habe auch kein 64 gehabt. Hast du auch keins ausgeliehen und mal ausprobiert, oder? Nee, diese Konsole war in der Videothek immer verliehen. Ah. Weil da hat es so viele Spiele gegeben, die ich gerne ausprobiert hätte. Ja, ich auch, aber ich habe es da leider nie gehabt. Also, naja. Heutzutage das Ding zu kriegen ist relativ scheiße. Relativ schwer vor allem. Es gibt die Möglichkeit, dass man mehrere Spiele auf der Switch spielen kann, weil wenn man dieses, wenn man sich noch dieses Extra-Ding holt für Nintendo Online, gibt es auch einen N64-Emulator. Er funktioniert relativ okay, manche Spiele sind so lala, aber manche Spiele funktionieren auch ganz gut. Ich glaube, da sind auch ein paar Kirby-Games auch mit drin, soweit ich noch weiß. Seit Februar 2008 gibt es The Crystal Shards für die Virtual Console in der Wii in Nordamerika, seit März desselben Jahres auch in Europa. Also, wenn man noch eine Virtual Console hat und noch eine Wii daheim rumstehen hat, die Server zufälligerweise noch online sind, man möchte es sich holen, einfach tun. Es ist Kirby. Macht man eigentlich, bei Kirby machst du eigentlich so gut wie was falsch, finde ich, oder? Nee, aber ich würde tatsächlich eher immer das Neueste mir holen. Das Neueste? Ja. Ja, stimmt. Ich habe tatsächlich vor, als ich mir die Wii zugelegt habe, mal so ein altes versucht nachzuholen. Die altern echt nicht so gut. Eigentlich, die haben ihren Charme, finde ich. Den Charme schon, aber spielerisch gibt's dir halt nichts mehr. Ja. Ja, ja, es ist halt auch irgendwie immer dasselbe. Du hast zwar sehr, sehr schöne, immer wieder sehr schöne bunte Levels, sehr schön gestaltet. Ja. Die Gegner sind halt alle dieselben, die Endgegner sind, glaube ich, alle so gut wie immer dieselben. Also die Bosse. Und ja. Und ansonsten. Du vermisst halt immer irgendwas, das du aus den neuesten Teilen kennst, weil der Ablauf ist wie bei einem Super Mario immer das ähnliche, dieses Klischeehafte, ne? Ja. Du hast halt ein Kirby, du läufst da durch, du besiegst deine Standard, 5 Gegner. Stimmt, ja. Ja, und dann hast du das Spiel durchgespielt, richtig. Dann gab es 2002, im Jahre des 10-jährigen Bestehens von Kirby, wurde ein Remake des NES-Spiels Kirby's Adventure für den Game Boy Advance veröffentlicht. Europa erschien erstmals ein Kirby-Spiel unter mehreren sprachspezifischen Namen. Der deutsche Titel lautete nämlich Kirby Schatten bedrohen Traumland. Weil du bist ja in Dreamland unterwegs. An der Handlung des Spiels hat sich nichts geändert, jedoch wurde Grafik und Ton vollständig überarbeitet. An einigen Stellen wurden auch geringfügige Änderungen am Leveldesign vorgenommen. Das Spiel wurde ein absoluter Erfolg und wurde über 2,1 Millionen Mal verkauft. Rein zahlenmäßig, also häufiger als das NES-Original. Was sehr, sehr cool ist. Dann gab es Kirby und die wundersame Spiegelwelt, ein weiteres Spiel in der Serie für den Game Boy Advance, wurde 2004 veröffentlicht. Der deutsche Titel lautete Kirby und die wundersame Spiegelwelt. Das Spiel basierte. Das habe ich sogar gespielt. Hast du das gespielt? Das Spiel basiert unverkennbar auf der Engine des ersten GBA-Spiels, sowie der Grafikstil. Viele Grafiken wurden unverändert übernommen. In dem Spiel ist die Spiegelwelt, genannt Mirror World, der Ort des Geschehens. Diese Welt spiegelt die Wünsche der Lebewesen wieder. Allerdings bricht eines Tages plötzlich in dieser Welt das Chaos aus. Schuld daran ist die machtbesessene Kreatur Dark Mind. Meta Knight fliegt zum Zugang zur Spielwelt, um sie zu retten. Kirby indes macht einen Spaziergang. Macht er immer gern. Als plötzlich ein dunkler Doppelgänger. Gerät dann einfach irgendwo rein. Und gerät dann plötzlich rein, der dunkle Doppelgänger von Meta Knight auftaucht. Meta Knight ist so auch so ein. Man könnte meinen, es ist Kirby eine Rüstung mit einem Schwert. Ja. Aber ich erinnere mich bei dem Spiel tatsächlich noch an dieses Walross. Gab es da ein Walross? Ich glaube, es war zumindest ein Walross. Es hatte so eine schwarze Latzhose an. Man hat immer sein Maul ewig aufgerissen, so ein Bosskampf. Brilliant. Nicht schlecht. Ich fand es irgendwie total genial. Ja, die sind auch sehr einfallsreich, was die Figuren anging, finde ich. Du hattest ja diese komische schwarze Sonne mit diesen Stacheln dran. Die konntest du nie einsaugen. Die sind immer nur rauf und runter, links nach rechts geschwebt. Das sind dann so Hindernisse. Dann hattest du so kleine Bobbel, die aussehen wie Pfirsiche, die du aufsaugen kannst. Ist auch in dem Dreamland ist auch sehr viel mit Essen. Deswegen, dass sehr viele Gegner auch aussehen, wie als ob man sie essen kann. Oder auch, dass du im Hintergrund durch sozusagen das Schlaraffenland läufst, dass da so erinnere dich doch Kuchen rumstehen und so weiter. In Kirby's Dreamland an den Baum, wo du ihn mit Äpfeln bekämpft hast. Ja, der hat Äpfel fallen lassen, die musstest du aufsaugen und dann auf ihn drauf schießen. Ja, das weiß ich auch noch. Ah, gute Zeiten. Dann Kirby und die wundersame Spiegelwelt erschien am 16. Dezember. Jetzt, da ist er wieder. Ein Tag davor, aber da ist er wieder. Der gute Dezember im eShop vom Nintendo 3DS, wo es im Rahmen der sogenannten Botschafterprogramms kostenlos für Erstkäufer des 3DS heruntergeladen werden konnte. Das war ein gutes Spiel, glaube ich. Ich habe es ja da auch nie gespielt. Ich habe auch das nächste Kirby Mouse Attack nie gespielt. Das 2006 für den Mouse Attack habe ich leider auch nicht gespielt. Für Nintendo DS erschienen. Das ist auch wieder ein schön typisches Kirby Jump'n'Run, welches erneut von Flagship entwickelt wurde. Ich fand, also die Kirby-Spiele, ich glaube, da bin ich auch schon rausgewachsen aus den Kirby-Games leider. Ich finde sie immer noch gut, man kann sie immer noch spielen, aber irgendwie waren sie dann für mich nicht mehr so, jetzt möchte ich unbedingt ein Kirby spielen, sondern mehr so, ich habe Bock auf Half-Life. Und da ist Kirby hat halt immer diese quietsche Welt behalten. Ja, das stimmt. Was den Spielen aber auch nie geschadet hat, finde ich. Nein, also. Aber wenn du halt nicht mehr diese seichte Unterhaltung möchtest, dann kann aus Kirby auch wirklich rauswachsen. Ja. Dann gab es Kirby Superstar Ultra auf der Herbstkonferenz von Nintendo im Oktober 2007 wurde ein neues Kirby-Spiel für Nintendo DS vorgestellt, dessen japanischer Titel Hoshi no Kirby Ultra Super Deluxe lautet. Im Juni 2008 gab Nintendo of America den am US-amerikanischen Titel Kirby Superstar Ultra bekannt, so wie das Veröffentlichungsdatum für Nordamerika, den 29. September 2008. Es handelt sich bei Kirby Superstar Ultra um eine Neuauflage des NES-Spiels Kirby's Fun Park. Neben einer überarbeiteten Grafik und neuen geretteten Zwischensequenzen bietet das Spiel neue Spielmodi. Ja, es ist halt einfach mal. Also, diese remaken die alten Games immer ganz gerne, aber machen auch ab und zu ein paar sehr, sehr gute neue. Oh, hier sehe ich, später kommt ein gutes Game, das habe ich stundenlang gespielt. Davor haben wir aber noch Kirby und der Regenbogenpinsel, das klingt auch wieder wie ein extra Game, was ich halt auch leider nie in die Finger gekriegt habe. Ich muss sagen, diese Extra-Games habe ich sehr wenige davon gespielt. Ja, das ich ist. Ich wollte, wenn, dann immer ein richtiges Kirby-Spiel. Das kam damals für die Wii U raus, das Ding. Und die Wii U hat halt leider keiner besessen, außer wir beide. Vermutlich. Ja, aber, naja, Wii U habe ich mir relativ spät gekauft. Ja, ich auch. Und da waren die Spiele. Da achtet man nicht mehr auf Kirby-Spiele. Nee, da achtet man eher auf Spiele, die sonst irgendwo zu kriegen sind, leider. Weil dann, wie ich sagte, gibt es ja meistens schon wieder ein neueres Kirby-Game und man holt sich einfach das neuere. Richtig, ja, genau. Danach gab es Kirby Planet Robot. Robobot. Auf der Nintendo Direct im 6. März 2016 wurde der nächste Titel mit dem Namen Planet Robobot angekündigt. Das Spiel steht in Japan 2016, weltweit am 10. Juni 2016. Es enthält Kirby's Adventure Wii und Kirby Triple Deluxe. Das heißt, die gehen auf jeden Fall sicher, dass jedes der existierenden Systeme immer versorgt ist mit den älteren Kirby-Games. Auch aus Nostalgiegründen vermutlich. Weil sich es halt immer noch verkauft haben. Ja, klar. Ist hätte der stärksten Marken. Hast du das neueste Kirby gespielt? Ist hätte der stärksten Marken von Nintendo. Ja. Da gab es Kirby Star Allies. Und das erschien 2017. Und es ähnelt Kirby's Adventure für die Wii, Kirby Triple Deluxe und Kirby Planet Roboto. Innerhalb der ersten zwei Wochen wurden rund 1,25 Millionen Kopien von Kirby Star Allies verkauft. Es ist halt, es wurde bis zum 30. Juni 2018 knapp 2 Millionen Mal verkauft. Das ist halt schon, also es ist immer noch eine sehr, sehr starke Marke, finde ich. Definitiv. Also ich habe auch tierisch Bock auf das neueste Kirby. Oh ja, hast du die Demo gespielt? Ja. Du hast auch die Demo deswegen gespielt. Deswegen habe ich ja wieder richtig, richtig Bock drauf. Du hast auch die Demo gespielt von dem ganzen Neuen, ja. Ne? Von dem The Forgotten Land oder das vergessene Land. Oh, das habe ich meiner Schwester zum Geburtstag geschenkt. Das ist ein fantastisches Game. Ich habe die Demo gespielt und dachte mir so... Also als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir so, Last of Us, Kirby, what? Das ist halt so Last of Us, why? Aber der Trailer war auch, fand ich nicht gut. Der Trailer war so komisch. Selber das Spiel war ziemlich geil. Ich fand das, wo das mit dem Trailer rauskam, mit dem Auto, dass sich Kirby über dieses Auto legt. Dieses Auto, das fährt fantastisch. Das sind so viele Memes erschienen, das war der Wahnsinn. Aber das ist so ein klassischer Kirby. Ja, und das Spiel habe ich gespielt. Ich weiß nicht, wie man Auto fährt. Dann esse ich's. Ich stülpe mich drüber und fahr's. Kein Problem. Ich habe die komplette Demo durchgespielt und ich fand das Spiel richtig gut. Also selber gekauft habe ich es noch nicht, aber das hatte ich auch. Das ist tatsächlich eins der gottverdammten Kirbys, wo ich mir denke, ich habe Bock drauf. Ich hätte das echt gern zocken, weil das sieht echt gut aus. Immer das Neueste. Ja, immer das Neueste, ja, richtig, da ist es wieder. Ah, ich fand das super. Du hast die Demo auch gespielt, hast du gesagt. Ja. Wirst du es dir holen? Ich werde es mir definitiv irgendwann holen. Aber du weißt, wie das ist. Ich bin geizig. Ich denke mir, irgendwann kriege ich wenigstens 5% Rabatt von Nintendo drauf. Dann schlage ich zu. Ja, das Problem das ist halt, also ich habe neulich, habe ich es gekriegt, also von meiner Schwester habe ich es gekauft, anstatt für 60, für 39,99. Cool, das ist ein vernünftiger Preis. Das war im Angebot, dachte mir, ja komm, fuck it, das kriegt sie jetzt von mir, das ist super. Das Bescheid geben können, dann hätte ich sie geholt. Habe ich leider vergessen. Durchgespielt und dir dann geliehen. Da kommen wir jetzt zu einem. Es gibt ja auch einen Haufen Ableger von Kirby. Eins der, das ich zu Tode gespielt habe, war Kirby's Pinball. Für den Game Boy damals. Das hat. Ja. Kennst du es noch? Ja. Da hat mir meine Mom und ich immer gebettelt, wer den Highscore schafft. Mit Kirby's Pinball. Da hat sie immer gespielt, nachts. Oder halt abends, wenn ich halt pennen war. Dann hat sie immer meinen Highscore geknackt. Und dann am nächsten Tag habe ich immer versucht, den Highscore zu knacken. Ich glaube, die Cartridge existiert leider nicht mehr, aber darauf war der Highscore von meiner Mom, den ich nie wieder überbrücken konnte. Ja, heutzutage mit der Gaming-Erfahrung. Aber das war nicht genial. Aber Kirby's Pinball Land, das habe ich echt Ewigkeiten gespielt. Das war auch richtig gut. Da gab es noch Kirby's, hier wird noch aufgeführt, Kirby's Dream Course. Das ist das. Kenn ich nicht. Das ist das Golf-Game. Ach, das war das Golf-Game? Das war das Golf-Game, Kirby's Dream Course. Dann weiß ich nur nicht, wie es hieß. Ja, es hieß Kirby's Dream Course, richtig. Ja, Golf habe ich gespielt mit Kirby. In diesem 1994 erschienenen ersten Kirby-Spiel für das Super Nintendo wurde Kirby erneut mit einem bekannten Genre verbunden, in diesem Fall Golf. Er kann Spezialfähigkeiten aus dem Besiegen von Gegnern erlangen, was Auswirkungen auf das Verhalten des Golfballs, also ihn, hat. Bösewicht erneut ist King Dedede, der die Sterne vom Nachthimmel gestohlen hat. Kirby's Dream Course verfügt als erste Spielereihe über einen Zwei-Spieler-Modus. Der zweite Spieler ist der gelbe Kirby, Kibi, auch Kibi genannt. Haben sogar einen Namen, wusste ich gar nicht. Der äußerlich und in seinen Fähigkeiten Kirby gleicht, allerdings nur eine gelbe Hautfarbe hat. Das Spiel kann seit April 2007 in Japan für die Virtual Console für die Wii erworben werden und seit 2007 auch in Europa, in Australien und seit Juli 2007 auch in Nordamerika. Soweit ich weiß, gibt es das auch auf der Switch in dem Super Nintendo-Abteil von dem Switch Online. Soweit ich weiß, kann man das da sogar nachholen. Hier wird auch aufgeführt Gobby's Ghost Trap, was ich dir vorhin erzählt habe. Das ist eine Ableger von Puyo Puyo, falls du Puyo Puyo kennst. Das ist halt so Art Dr. Mario-mäßig. Ist ganz cool gemacht, war sehr schön, habe ich auch ganz gern gespielt, aber immer wieder verloren, weil bei Tetris und so weiter bin ich noch nie so gut gewesen. Hey, I'm Dr. Mario. I am Dr. Mario. Und ich habe tatsächlich nur Dr. Mario gespielt. Das ist halt genau das. Ich habe es mehr gesuchtet als meine Mom Tetris. Das ist halt auch, du hast halt auch diese Figuren zur Seite bewegt und da sind die Tropfen immer abgefallen. Okay. Das heißt, du konntest halt auch so strategisch umeinander bauen, also Turm bauen. Ich fand das cool. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsgames gewesen als Kind. Gab es so Kirby's Rock Ball, das ist eine Art Breakout-Variante. Das heißt, so Blöcke zu trümmern. Da gab es Star Stacker, das ist, glaube ich, das ist wieder so ein Tetris-Spiel für den Gameboy. Gab es Kirby Tilt and Tumble, das heißt sicher mein weiterer Gameboy-Titel, das ist so ein Kippsensor. Musst du so aufpassen, dass es nicht umkippt. So musst du so stacken und aufpassen, dass es nicht umkippt. So eine Art Jenga, glaube ich, war das. Jenga! Gab's Kirby's Air Ride. Das gab's dann damals für den Gamecube. Ich kenne niemanden, der einen Gamecube besessen hat. Viele sagen mir, das ist die beste Konsole gewesen. Dann frage ich, hast du es besessen? Nö. So, also ich kenne tatsächlich einen, der es besessen hat und dann im N64 gespielt hat. Darum verstehe ich nicht, was in der Konsole so gut sein soll. Ich meine, ich habe mir damals ja die Wii gekauft, weil sie abwärtskompatibel war. Ja, und ich habe nicht... Es gab schon ein paar gute Games. Ja, aber ich habe nicht ein einziges Gamecube-Spiel drauf spielen können, weil das einzig gute Gamecube-Spiel, das konntest du dir nicht mehr leisten, und das war das Metal Gear Remake. Das ist halt unbezahlbar. Da gehen die Meinungen auseinander. Aber ich habe tatsächlich, obwohl es hieß, es gab so viele gute Spiele, nie eins gefunden, das ich haben möchte. Nee, für Gamecube tatsächlich auch nicht. Weil die meisten gab es dann als Remake für die Wii. Richtig. Die, die es nicht als Remake gab, die wollte ich nicht. Richtig. Hier gab es noch Power Paintbrush. Das ist so vor Kirby's Mouse Attack erschienen, bereits im Jahr 2005 für den 3DS ein Kirby-Spiel. Im Spiel wird Kirby von einer Hexe namens Malia, englisch Dravgia, ach die. In eine Welt aus Farben und Gemälden erschaffen, die eine Welt aus Farben und Gemälden erschaffen hat und das Traumland auch in ein solches verwandelt hat. Und da kommst du halt so rein und musst du, glaube ich, mit Paintbrush-Hilfe musst du halt so Gegner besiegen. Ja, ich fand die Spiele von Kirby finde ich halt da absolut großartig. Es gab noch so ein Kirby-Spiel, so eine Art Wolle. Wie war das? Wolle? Wo du durch die Wolle gerannt bist? Ja. Das ist das Kindergame, wo du im Prinzip nicht sterben konntest. Aber, wie du sagtest, das war halt ein Kindergame. Das war, die Zielgruppe ziemlich klar. Ja, das war ein absolutes Kindergame. Es sah schön aus, aber das war es dann, glaube ich, auch so im Allgemeinen. Also, Selber gespielt habe ich es nicht. Wie gesagt, wir haben, es gibt sehr, sehr viele Kirby. Und es hat keinen Bock gemacht, weiterzuspielen. Ja, es ist süß, es ist niedlich, aber das war's dann auch. Ja, aber irgendwann ist mir persönlich dieser Style auf den Nerv gegangen, weil ich mir immer dachte, wo ist mein Kirby? Wie hieß das? Kirby Epic Yarn, glaube ich, ne? Boah, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, dass es diesen Wollstil hatte. Oder diesen. Ja, Kirby Epic Yarn. Stimmt. Das magische Garn hieß das. Das gab's für die. Genau, das magische Garn, so hieß es in Deutsch. Richtig. Für die Wii U, die Wii und den 3DS. Das gab's damals noch. Es war sehr süß, aber es war halt so. Meh. Es war halt süß. Meh. Das war's. Ansonsten gab's halt Kirby natürlich noch in Smash Bros., aber. Es ist Smash Bros. Ich mag kein Smash Bros. Ich habe zum allerersten Mal Smash Bros. Gespielt, das war Smash Bros. Ultimate für die Switch und ich finde, ich mag kein Smash Bros. Das ist einfach, ist nichts für mich. Ich habe früher immer mit einem Kumpel Smash Bros. Gespielt. Für mich ist es nichts. Wie gesagt. Es war ganz witzig, es hat mir besser gefallen als sowas wie Tekken oder so. Wie gesagt, Kirby ist immer noch eine sehr, sehr beliebte Reihe, sie ist immer noch großartig. Der Erfinder von Kirby ist übrigens, verzeiht mir, wenn ich das jetzt butschere, Masahiro Sakurai, richtig. Das ist der Erfinder von Kirby. Den hat ihn übrigens im Alter von 19 Jahren erfunden. Cool. Gelbe. 19? Ja, im Alter von 19 Jahren hat er ihn erfunden. Ursprünglich sollte Kirby jedoch gar nicht in der heutigen Form geben. Als Nintendo's First Party Studio HAL Laboratory Incorporated den Auftrag für ein neues Gameboy-Spiel erhielt, wurde für späteren geplanten Spielhelden ein Platzhalter erstellt. In diesem handelte es sich um Kirby, welcher zu dieser Zeit noch Popopo genannt wurde. Kirby war ein Platzhalter. Ja, jedoch gewann diese Figur eine so große Sympathie unter den Entwicklern, dass sie es letztendlich erhalten blieb. Während der Entwicklung wurde sie außerdem in Kirby, nach dem Anwalt John Kirby, der Nintendo erfolgreich in die USA vertrat, umbenannt. Unklarheiten gab es jedoch bezüglich Kirbys Farbe, da in der Game Boy Spiele nur monochrom darstellen konnte. Lernte man die Figur erstmals in Weiß kennen, obwohl Masahiro sich Kirby von Anfang an rosafarben vorstellte. Als Shigeru Miyamoto die Figur das erste Mal sah, dachte er an Gelb, wie bei Pac-Man oder ähnlichen Figuren. Was ein Interview verriet. Dies führte bei Fans zur falschen Annahme, dass es bei der Farbe Uneinigkeiten gab. Schließlich hat sich natürlich Rosa durchgesetzt. Diese Unklarheit sorgte aber zuvor für Verwirrung bei Nintendos nordamerikanischen Zweigstelle Nintendo of America. Sodass Kirby auf dem Cover des fertigen Spiels Kirby Stream Land in Nordamerika und auch in Europa einfach in Weiß gehalten war. Stimmt, der war weiß, wenn du dich noch an das Cover erinnerst. Ja, aber ich habe den immer mit Rosa assoziiert. Ja, aber früher war er weiß auf dem Ding, das weiß ich noch. Ah, es war super. Ach, Cover haben keine Ahnung. selbst in dieser Region betreffenden Fernsehwerbung ist er in komplett weißer Zeichentrick-Kirby zu sehen. Oh, stimmt. In Japan dagegen, wo das Spiel als Hoshino Kirby bekannt ist, wurde Kirby auf dem Cover von Anfang an rosa dargestellt. Kirby's Dream Land sollte auch für Anfänger geeignetes Spiel sein. Ist ja auch für Kinder eigentlich gemacht, die Serie. Die Grundidee wurde in allen nachfolgenden Kirby-Spielen weitergeführt. Außer an Kirby's Dream Land wirkte Masahiro auch an Kirby's Adventure, Kirby's Pinball Land, Kirby's Fun Park, Kirby Schatten bedrohend Traumland und Kirby Air Ride als Director mit. Satoru Iwata, Nintendo CEO von 2002 bis 2015, wirkte während seiner Zeit bei HAL Laboratory als Producer an der Entwicklung der Kirby-Spiele mit. Ich finde die Spiele großartig, ich liebe Kirby, ich finde Kirby einfach nur fantastisch. Ich freue mich immer noch, wenn ein neuer Teil rauskommt. Ja, ich auch. Jedes Mal erneut. Richtig, ich freue mich auch, wenn ein neuer Teil rauskommt. Vor allem ist es super für Kinder, finde ich. Du kannst Kinder die Spiele absolut spielen lassen, ohne irgendwelche Probleme. Und ja, die haben halt Spaß mit der kleinen, süßen, rosa Kugel. Gibt übrigens ein Anime davon, hast du das gewusst? Ja. Hast du den zufällig? Nein. Ah! Damn. Ich weiß gar nicht, ob es den auf Disc überhaupt gibt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht mal, ob es den überhaupt auf Deutsch gibt. Auf jeden Fall weiß ich, es gibt ein Anime dazu. Zu Kirby. Also ich meine, im Kinderprogramm gab es früher mal Kirby. Aber ich darf da jetzt nicht zu weit mich aus dem Fenster lehnen, weil ich bei meiner Großmutter immer auch auf Englisch Cartoon Network und alles gucken durfte. Ich auch. Wo amerikanische Serien auch liefen. Ja, wie Dexter's Laboratory. Aber ich dachte, das gab's auch auf Deutsch. Ich dachte auch, ja. Ich bin mir nicht mehr sicher. Zumindest im Fernsehen. Ich dachte, also es gab Mega Man, das weiß ich. Mega Man, Supersonic Robot, Mega Man. Großartiges Intro. Und es gab Kirby, aber ich weiß nicht, ob es den Kirby auch bei uns gab. Das kann ich mir nicht mehr sagen. Weiß ich nicht mehr. Ja, ich würde sagen, wir beide kaufen uns jetzt das nächste Kirby-Game. Da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf. Das neue? Ja, das Kirby, ja, vergessene Land. Das nicht, ne? Ja, Forgotten Land. Da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf. Ich glaube, das hole ich mir jetzt einfach. Und werde in Nostalgien schwelgen und werde sagen, das Spiel ist großartig. Was kannst du nicht machen sonst? Ha? Sonst hole ich es mir auch. Ich gucke jetzt einfach nach dem Preis und kauf's mir einfach. Scheiß was drauf. Ich habe jetzt irgendwie Bock auf Kirby. So, ich danke dir, Markus, dass du hier warst. Immer wieder gerne. Und mich begleitet hast durch eine kleine Nostalgie-Geschichte zu Kirby. Oder zum Kirby im Allgemeinen. Für Kirby immer. Für Kirby immer. Vor Kirby! Ja, genau. Und damit beende ich den Podcast mit dem Satz, den ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber fress bloß nicht so viel wie Kirby, das muss wehtun im Magen. Macht's gut!